Vorwort aus Mümmelmann. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Mümmelmann von Hermann Löns. Vorwort. Höret, es gibt nichts Todes auf der Welt, hat alles sein Verstand. Es lebt das öde Felsenriff, es leift der dünne Sand. Lass deine Augen offen sein, geschlossen deinen Mund, und wandle still, so werden dir geheime Dinge kund. Dann weißt du, was der Rabe ruft und was die Eule singt. Aus jedes Wesens Stimme dir ein lieber Gruß erklingt. Ende von Vorwort.